Die deutsche Übersetzung besorgte Benjamin Schwarz, Ton und Technik Günther Hess, Jörg Scheuermann und Christine Koller. Aufnahmeleitung Alexander Malachowski. Natürlich war auch mal wieder das kleine, pelzige Wesen aus dem Krebsnebel mit dabei. Ja, mir hat es wirklich gefallen. Wo es metaphysisch war, war es besonders eindrucksvoll. Die letzte aller Antworten auf die Frage der Fragen nach dem Leben, dem Universum und allem wurde freundlicherweise von der Vereinigten Gewerkschaft der Philosophen, Weisen, Erleuchteten und anderen Berufsdenkern zur Verfügung gestellt. Die Musik komponierte Frank Duval. Das war Folge 4. Bevor es weitergeht, haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Wir sind Jan, Daniel, Katharina und wir machen für euch den Bücher-Podcast Eat, Read, Sleep. Bücher-Podcast? Klingt unsexy? Moment, wir machen ja keinen klassischen Ich-erzähle-euch-was-ihr-lesen-müsst-Podcast, nein. Wir diskutieren über Elfensex im Fantasy-Roman. Wir bringen Lieblingsbücher mit, Bestseller, Klassiker, Liebesromane, krasse Literatur. Für alle Lesetypen und auch für Leute, die gar keine Zeit haben zu lesen. Ja, die können ja stattdessen unseren Podcast hören. Ja, genau. Quasi als Leseersatz. Abgesehen von Buchtipps und gelegentlichen Verrissen gibt es auch Interviews mit Büchermenschen bei uns. Die All-Time-Favorites der HörerInnen. Und jede Menge Fun-Facts rund um Literatur. Eat, Read, Sleep findet ihr in der ARD-Audiothek. Am besten direkt abonnieren und Teil unserer Community werden. Wir haben nämlich auch Fanclubs in ganz Deutschland. Eat, Read, Sleep. Bücher für dich. Ein Podcast von NDR Kultur. Alle Folgen in der ARD Audiothek.